In die tiefsten Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin. Wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in den Sinn. Bin gewohnt, das Irregehen führt mir jeder nicht zum Ziel. Unsere Freuden, unsere Wehen, alles ein Irrlichtes Spiel. Durch des Bergstroms trockene Rinnen winde ich ruhig mich hinab. Jeder Strom wird's mehr gewinnen, jedes Leiden auch sein Grab.